Erster, das ist das schönste Lied von Salomo. Zweiter, er soll mich küssen. Deine Liebe ist besser als Wein. Dritter, dein Parfüm riecht gut. Dein Name ist wie wertvolles Öl. Alle jungen Frauen lieben dich. Vierter, nimm mich mit. Wir laufen schnell. Der König bringt mich in sein Zimmer. Wir freuen uns über dich. Fünfter, ich bin dunkel, aber schön. Ich sage das den Frauen in Jerusalem. Meine Haut ist wie dunkle Zelte. Sechster, die Sonne hat meine Haut dunkel gemacht. Meine Brüder waren böse. Ich musste auf ihre Weinberge aufpassen. Siebter, sag mir, wo du bist. Ich liebe dich. Wo sind deine Tiere am Mittag? Ich will dich suchen. Achter, du bist die schönste Frau. Folge den Tieren zu den Hütten der Hirten. Neunter, meine Freundin, du bist so schön wie die Pferde vom König Pharao. Zehnter, dein Schmuck im Gesicht sieht gut aus. Auch die Ketten an deinem Hals sind schön. Elfter, wir machen Schmuck aus Gold für dich. Er bekommt kleine Punkte aus Silber. Zwölfter, der König sitzt auf seinem Sofa. Mein Parfüm riecht sehr gut. Dreizehnter, mein Geliebter ist wie ein Beutel mit gutem Duft. Er liegt bei mir. Vierzehnter, mein Geliebter ist wie eine schöne Blume aus den Weinbergen von Engedi. Fünfzehnter, du bist sehr schön, meine Freundin. Deine Augen sind wie die Augen von Tauben. Sechzehnter, du bist auch sehr schön, mein Geliebter. Unser Bett ist im Grünen. Siebzehnter, unser Haus hat Balken aus Zeder. Das Holz an den Wänden ist aus Zypresse.